Ja, Peter, hi. Hi, ganz spontan, ganz schnell. Ja, ganz schnell. Wir haben Peter hat neue, gute Technik gekauft und die funktioniert jetzt halb, weil blödes Apple natürlich irgendwie mit Media-Mikrofonen auf USB ganz komisch zurechtkommt. Hey, 50% unseres Equipments funktioniert. 50% funktioniert. Vielleicht ist der Ton heute sogar besser, weil wir immerhin mit zwei Aufnahmegeräten arbeiten. Das ganz genau. Macht ja schon mal viel aus. Oh Gott. Ich habe aufgesagt. Wir müssen nochmal anfangen. Nee. Jetzt bleiben wir dabei. Wir sind jetzt, so eine Dreiviertelstunde haben wir jetzt hier rumgefreckelt an unserer Technik. Wahrscheinlich müssen wir nach der ersten Viertelstunde schon auf Toilette, aber wir haben ja heute zwei schöne Einspieler und da wird ja eine kurze Folge, obwohl heute Folge 15 ist. Wird die kurz, ja? Weiß ich nicht, aber... Ja, das ist witzig, das Paradox, unser Hörer weiß mehr als wir. Der weiß schon, wie die Folge heißt. Ehrlich? Der weiß schon... Stimmt, ja. Der weiß, wie lang sie geht. Stimmt, sie da auch. Wir nicht. Ja. Oh der Gott. Hat echt einen Informationsvorsprung. Ist eigentlich wie Marty McFly. Nee, wie Doc aus Zurück in die Zukunft. Der weiß ja auch mehr als Marty McFly zum Beispiel. Weil er schon in der Zukunft war. Genau. Ja. Ja. Oder hier in die verrückte Reise, Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Nee, heißt anders. Doch, heißt so. Ja. Durch die Zeit. Ahnung. Egal. Jedenfalls weiß da auch der Super-Hoshi mehr als die anderen Hoshis. Der Super-Hoshi. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Er hat so einen komischen Namen. Der die dann besucht, damit die wilden Hengste die Zukunft retten mit ihrer Musik. Wild Stallions. Ja, ja, ihr könnt uns ja mal eine E-Mail schreiben in die Vergangenheit, wie lange die Folge denn geht, dass wir das planen können. Genau. Weil ich habe noch Termine heute. Ich weiß nicht, ob du auch noch... Nee, ich habe nichts mehr vor, aber ist ja mal ganz gut, wenn man weiß, wie man so drauf ist. Deswegen wäre super gut, wenn ihr heute einfach mal uns eine E-Mail während des Hörens zukommen lasst, wie lange die Folge denn noch geht. Ja, aber ein Brief wäre besser, weil ich habe mein Handy im Flugmodus. Ich auch, stimmt. Oder lasst mal ein Facebook-Kommi da, damit wir auf der ersten Toilettenpause einfach hören können. Sehen können. Schmeißt ein Steinchen ans Fenster, ist genau. Offen. Wir warten auf eure Zeichen, Du, wir haben uns ja letztes Wochenende zufällig nochmal privat getroffen auf einer Party. Oh ja. Weil... Einmal im Jahr machen wir das, ja. Einmal im Jahr machen wir das und wir sind wieder in Z gerutscht. Oh ja. Und für die Hörer, die Z noch nicht kannten, das ist der nette Typ aus Police Academy, der immer so redet, ja! Muss man ja einmal machen. Und wir haben das wieder zelebriert und irgendwann war die Stimmung ziemlich... kaputt, ne? Wir haben es ein bisschen übertrieben, glaube ich, den Bogen überspannt. Aber naja, wir haben es genossen. Also ich habe es genossen. Ich fand auch wieder schön, in die Rolle zu schleichen, aber mir ist aufgefallen, immer wenn ich die Rolle gespielt habe, Zed ist kein Publikumsliebling. Nee, also gar nicht. Hast auf du, keiner auch, Weise. Schämst du dich am nächsten Tag auch immer? Ich fühle mich währenddessen schon ein bisschen dreckig. Ja, ich auch. Aber und am nächsten Tag denke ich mir so, aber eigentlich ist Zed ja ganz gut. Deswegen rutsche ich da auch immer wieder rein. Also mir fehlt dieses währenddessen bereuen, aber eigentlich noch in dem Flow sein. Mhm. Und danach vergesse ich auch wieder, wie Zed so wirkt. Und deswegen habe ich beim nächsten Mal wieder Bock, auch Zed zu sein. Ja, die 100 Bier, die man da währenddessen trinkt, die überspielen deine Reue währenddessen. Ja, ich sage auch mal so, Zed ist jemand, der nur in dich schleicht, wenn du schon Alkohol getrunken hast. Zed kommt aus dem Nichts, kommt kein Zed. Ja. Außer man redet im Podcast drüber, weil man gerade gestartet hat. Wir haben sogar die anderen Leute befragt, ob jemand Zed auch geil findet. Stimmt. Fand keiner geil. Ja. Also wirklich keiner. Was ist denn los mit der Welt? Und wir waren, glaube ich, 2 von 20, die Zed geil fanden. Also ja. 10% der Welt finden Zed geil. Sogar noch weniger. 2 von 20. Ja, genau. Ungefähr. Ich würde nämlich 19. sogar sagen, nur 7,5% der Welt finden Zed geil. Wahrscheinlich sogar noch weniger. Vielleicht bleibt die Quote auch einfach immer nur die Fallzahl von vielleicht geil finden, bleibt 2, aber die andere steigt einfach. Vielleicht finden auch nur 2 Menschen der Welt. Also ja. 2,6 Milliardenste. Aber immerhin hat mir eine Doku-Idee, ist mir wieder eingefallen. Das ist sehr gut. Vielleicht drehen wir die nämlich mal das Schaumbad unterwegs. Ganz professionell oder halt tatsächlich eine richtig gute Netflix-Doku. Weil Peter und ich möchten uns jetzt auf die Suche nach dem Schauspieler begeben, der Zed gespielt hat. Ganz genau. Und wir können hier den Plot-Twist verraten, weil ich denke, den Podcast wird eh keiner der Doku-Zuschauer sehen, weil Menschen, die Podcasts hören, gucken keine Dokumentationen. Das ist allgemein bekannt. Ich glaube, Menschen, die Dokus machen, gucken auch keine Podcasts. Also die, hören keine Podcasts. Die finanzieren, also ach so, ja. Produzenten. Ja, und Podcast-Hörer sind ja auch ein einfaches Volk. Die gucken höchstens mal, weiß ich nicht. Bill und Ted's verrückte Reise in die Vergangenheit. Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Police Academy, aber nur den zweiten Teil, weil da ist Zed dabei. Vielleicht sind unsere Hörer auch Zed-Fans. Jedenfalls wäre das total cool. Wir treffen den Schauspieler und sind dann total enttäuscht, da der ganz normal redet, bis uns auffällt, der Typ ja im Deutschen synchronisiert wurde und vielleicht im Original ja auch ganz anders geredet hat. Da redet er ähnlich. Aber dann kriegt die Doku so einen schönen Plot-Twist und wir müssen wieder zurück nach Deutschland reisen, ja, genau. Und treffen den Synchronsprecher, der zufällig in Ludwigsburg oder Bietigheim-Bissingen oder Pforzheim. So lebt, Pforzheim wohnt, und den hätten wir ganz leicht finden können und treffen halt einfach den Synchronsprecher und der redet aber tatsächlich immer so. Das wäre super. Und bei dem ziehen wir dann ein. Das ist so eine zweiteilige, hat dann zwei Phasen unsere Doku. Die erste Hälfte in Kalifornien. Irgendwo Sonnenlicht, ja, suchen geile Lichtstimmung. Nach dem Glück in der großen Welt, aber enttäuscht werden und dann im kleinen Pforzheim, genau, mit Glück finden. Mit Scheißwetter und schlechtem Licht und so. Da treffen wir dann Manfred Dumpenwinkel oder so, der in den 80ern auch nur eine Synchro gemacht hat und zwar die von Zed. Nur Zed. Ja. Welche Rollen haben sie noch gesprochen? Ich hatte keine Ahnung. Mich wollte keiner mehr, nachdem ich Set gemacht habe. Fand keiner geil. Der Typ ist durch. So wie Steve Urkel. Ich glaube, der Schauspieler ist auch nie mehr. Ja, manchmal der Schauspieler, ja. Aber der Synchronsprecher, den hört man immer mal wieder. Ja, der ist ja auch die Stimme von SpongeBob. Genau. Und auch in ernsthaften Actionfilmen taucht der manchmal auf. Ja, wenn er das arme Opfer spielt. Die heißen ja meistens Marvin und sterben. Ja. Marv. Apropos Marv. Ich habe mich als Marv verkleidet bei genau dieser Party. Ist doch Marv von Wayne's World, oder? Der Blonde. Garf heißt er. Garf, ah, scheiße. Ja. Okay, stimmt. Du sahst irgendwann ganz komisch aus. Ich habe heute ein Foto von mir geschickt bekommen. Hatte ich schon wieder völlig vergessen. Stimmt, du hattest auch die ganze Zeit untypisch, Peter, untypisch, weil du ja sonst immer nur Kopftücher trägst. Eine Trackerkappe offen. Ja, die hat mir gefallen an dem Abend. Ja. Ich war in einer Du hast sie sogar morgens noch an. Über Nacht, ja. Ich im Schlaf getragen. War ein seltsamer Abend. War echt ein seltsamer Abend. Ja. War ein seltsamer Abend. Aber auch lustig. Lustig auf jeden Fall, ja. Aber auch seltsam. Und lustig. Also für uns auf jeden Fall. Vielleicht waren wir auch in der falschen Atmosphäre, dass wir in die Rolle des Zed geschlüpft sind, ist mir noch aufgefallen, weil da saßen ja alle besinnlich am Lagerfeuer, als wir gerade unsere Zed-Phase hatten. Naja, wir hatten eigentlich den ganzen Abend eine Zed-Phase. Wir waren völlig auf der Hinfahrt schon um 14 Uhr völlig aufgedreht. Stimmt, ohne Alkohol. Ohne Alkohol. Ja. Verrückt. So ist das Leben, ja. Aber es ist auch schön, dass es noch schöne Sachen im Leben gibt, so wie Zed. Ja, für uns zumindest. Für uns, ja. Für sonst niemanden. Du guckst immer diese Balken an, die ich mache, diese Wellen. Weil ich fasziniert bin. Ich habe ja jetzt keine Wellen, weil dieses blöde MacBook nicht auf 44 Hertz geschoben werden kann. Und als Steve Jobs noch lebte, war Apple tatsächlich noch verbraucherfreundlich. Mittlerweile sind sie halt echt auch nerviger als Windows sogar. Nerviger als Windows. Ja. Also Bill Gates wird irgendwann mal cool, vermute ich mal. Meinst du, ja? Ja. Ja, der. Weil Apple mittlerweile schon so doof wird, dass auf einmal Windows wieder cool ist. Weißt du? Das kann sein, ja. Boah, geil, du hast ein neues ThinkPad. Ja, das kann echt sein. Ist da Windows drauf? Ja. Gut, 10 gibt es jetzt. 12er. Ah, oh, geil. 12er. Windows Apple 11. Nennt ja seine Betriebssysteme immer nach irgendwelchen Tieren. Wie heißt das aktuelle? Weiß ich gar nicht. Habe ich nämlich nicht drauf, ich habe noch das OS drauf. Das ist das Einzige, was nicht nach einem Tier benannt ist. Ah, vielleicht ist da der Fehler. OS X? OS X oder so, ja. Gab ja Yosemite oder Wolf Mountain. Nee, das ist eine Band, aber egal. Affe. Elefant. Apfelaffe, ja. Das würde ich nehmen, klingt gut. Hast du sonst noch was erlebt? Nee, eigentlich relativ wenig. Ich war in Kassel diese Woche. Oh, ja. Auch nicht schlecht. Ja, super, super. Und zwar, um noch perfekt zu machen, nur in Kassel, Wilhelmshöhe, in der Nähe vom ICE-Bahnhof. Ach du Scheiße. Ja. Oh, oh, ja. Oh. War schon irgendjemand mal in Kassel in der Innenstadt? Ich war mal in Kassel in der Innenstadt, ja? Aber auch nur in einem Business-Hotel, um da in dem Hotel in den Business-Raum zu gehen. Aber ich habe ein bisschen mehr von Kassel gesehen als die Wilhelmshöhe. Aber bis zum Hauptbahnhof bin ich noch nie gekommen. Weil ich kenne keinen, der je in Kassel war. Ja, Kassel-Wilhelmshöhe halt. Ja, ja, da schon, da war schon jeder. Ich konnte, war ich auch mal eine Stunde. Konnte von meinem Hotelzimmer aus auf die Stadt schauen. Also Kassel gibt es wirklich. Okay, die sieht also man die, dann. Da muss achso, eine Stadt das ist ja eine sein. Höhe. Mhm. Oder sie haben tatsächlich Wilhelmshöhe einfach, weil das ja in der Mitte von Deutschland liegt, um da sehr gut Business-Hotels und so weiter unterzubringen, damit sich Leute da schnell treffen können, haben einfach so getan, als gäbe noch eine Stadtkasse, damit das nicht ganz so trist wirkt. Ja, und ich ja. habe auf eine Fototapete eine große, ja, wahrscheinlich, ja. Die nachts dann einfach beleuchtet wird. Das ist so eine 200 Meter hohe Fotowand, die dann nachts einfach beleuchtet wird und das sieht dann aus. Ganz schön aufwendig. So eine Stadt. Ja, aber die machen kann ja man auch einen Reibach mit diesen ganzen Business-Hotels. Wenn jeder Business-Hotel-Besitzer ja, ein stimmt. Stück von der Fototapete bezahlt hat, dann ist das schon ein Geschäftsmodell, was sich rechnet. Das stimmt, ja. Eventuell könnte man so Pforzheim auch aufwerten, indem man einfach vor die Fassaden Fototapete klebt, wo Natur zu sehen ist oder so. Ich bin tatsächlich kürzlich durch Pforzheim gefahren. Ich fand es gar nicht so schlimm. Bist du dir sicher? Wir sind nur durchgefahren. Wir sind einen Stau umfahren. Okay. Und von der Autobahn runter, weil da Unfall, was weiß ich, A8 natürlich. Ja, verdammte A8. Ja, die schlimmste Autobahn Deutschlands. A8. Das ist wirklich die schlimmste Autobahn. Kam da Kreuz, schon mal A8 gefahren. Sag ich ganz mal. Genau. Und dann sind wir durch die Stadt gegurkt mit allen anderen, die den Stau umfahren haben. Also alle. Also ihr habt einfach... Also waren wir im Stau in Pforzheim. Ja. Aber es war sonnig und die Leute sind mit kurzärmeligen Hemden rumgelaufen. Das war super. Also es war sehr, sehr hübsch. Haben Leute am Eis gegessen. Ja. Also gar nicht so schlimm, wie du es erzählt hattest, ja, in Folge 3 oder 4. Laut der Extrateilwahl ist ja auch die hässlichste Stadt Deutschlands jetzt Ludwigshafen, wo ich sehr oft nur dran vorbeigefahren bin. Ah, okay, da war ich, glaube ich, auch noch nie. Ich hab, von Mannheim aus sieht man das ja. Ja, und viele Leute sagen ja, Ludwigshafen wäre das hässliche Mannheim. Und wenn man dann bedenkt, dass Mannheim das hässliche Heidelberg ist, dann mag vielleicht was dran sein. Ja. Naja. Naja, vielleicht können wir auch mal nach Ludwigshafen fahren, wenn wir eh nach Frankfurt zum Flughafen fahren, um unsere Tour nach Kanada zu machen. Oh ja, oh ja. Oh, ich war im in Kanada? Nee, im... Du warst auch ohne mich in Kanada? Nein, nein, ich war im Kassel, England. Na, im ah, ja. Im Mannheim, England. Keine Ahnung. Im ja, Kanada, England. Mit Ma an. Du hast ja kurz erwähnt, dass du da warst. Ja, genau. Manchester. Manchester, genau. Manchester. Ja, war lustig. Ja. Ich habe da ein paar Business-Deals klar gemacht. Cool. Für Rent a Brit musste ich ein paar Kontakte knüpfen. Ja, ach stimmt, ja. Ja, deshalb bin ich da hingeflogen. Das war eine reine Geschäftsreise. Ja, next time I will be in a podcast. Oh, das hast du einen mitgebracht schon? Ja, nee. Nee. Das warst du. Ah, oh. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Mach die Illusion hier kaputt. Nee, aber tatsächlich habe ich nicht wirklich Kontakte knüpfen können. Die einzigen Leute, die sind sehr zurückhaltend, diese Nordengländer. Der Engländer an sich ist sehr zurückhaltend. Die einzigen Leute, die sich mit uns unterhalten haben, waren... Penner. Hobos. Hobos, genau. Hobos is the right word. So Bums. Ja. Ja, das war, also sonst, man kommt schwer in Kontakt mit. Das ist der Unterschied zu London. Da redet ja jeder mit jedem. Wahrscheinlich ist London das Köln Englands, ja. Wobei Manchester irgendwie ein schwäbisches Dorf ist, so, wo das, man auch nicht einfach Leute auf der Straße anspricht. Ja. Wusstest du übrigens, dass die Korthosen ja in Manchester erfunden wurden? Nee. Und deshalb tatsächlich mal in der Eifel heute noch die alten Leute dazu Manchester-Hose sagen. Tatsächlich? Ja, das ist kein Witz tatsächlich. Ich glaube, du verarschst mich. Nee, das ist kein Witz. Also die, der verarscht uns. Nee, die nennen die wirklich Manchester-Hosen. Falls uns mal jemand aus der Eifel zuhört. Ich versuche den Podcast da geheim zu halten. Aber falls uns mal jemand zuhört. Manchester Books. Manchester so wie Schnittschutz Books oder Una Fletch, Manchester Books. Manchester Books. Manchester. Ich glaube, das war den alten Leuten noch gar nicht bewusst, dass das nach der Stadt benannt ist, weil sie es ja auch komplett falsch ausgesprochen haben. Manchester, nee, das spricht man so aus. Vielleicht haben sie immer richtig ausgesprochen. Ja, genau. Ich dachte, Manchester. Ja, Manchester. Manchester, das ist amerikanisch. Das heißt Manchester. Stimmt. Manchester, ja. Manchester's killing me, hat uns ein Penner gesagt. So wie Leicester zum Beispiel auch. Leicester. Du meinst Leicester? Nee, es heißt Leicester. Ja, ich weiß. Ja. Aber es hat ja noch viel mehr Buchstaben drin, so wie die Wooster-Soße, wo ich auch immer dachte, die Leute wollen mich verarschen, der Wooster-Soße heißt, weil er ja so viele Buchstaben noch in dem. Wahrscheinlich der Rester. Diese Wahnsinnigen. Ja. Muss man keinen Respekt vor Buchstaben. Muss man ganz schnell aussprechen, dann hat man eine gute Soße. Wooster. Wooster-Soße in Leicester zum Essen bestellen. Das wäre mal was. Ja, ganz oben auf die Bucketlist, gell? Bucketlist. Bucketlist, sagen wir, ja. Ihr Nordengländer. Wäre gut, wenn wir noch einen Rand Pritt jetzt da hätten, aber du hast ja die Illusion, ja, der hätte uns sofort sagen können, ist Bucketlist. Bucket. Ja, damit wollte ich dich eigentlich überraschen, aber ich habe einen Deal klar gemacht. Und wir sind ab Saison 2018, 2019 Trikotsponsor von Manchester United. Ja! Das Schaumbad. Geil. Menu, das Schaumbad. Ja. Super. Also ich habe Beweisfotos. Sehr gut. Die werde ich mal dir kannst du nach der Folge hochladen, auch damit unsere Fans das sehen. Ja. Vielleicht einen Anfang. Ja, also wir haben erstmal so ein Probeding gemacht. Cool. Mal gucken. Aber farblich auch schön oder müssen wir noch anpassen? Irgendwie unser Lachsrosa. Nee, es wird einfach drüber geballert. Okay. Ja, cool. Easy peasy. Cool. Ja, easy peasy. Und dann, ich freue mich schon, wenn die ganzen Menu-Fans im Stadion sitzen und dann so die ganze Zeit, what the fuck is this? Scumbad. Ja, wird lustig. Problem nur, muss ich auch noch sagen, Trikotsponsor Manchester United kostet, glaube ich, 100 Millionen Pfund pro Saison. Sollen wir ein Start Next oder so was machen? Also ein Crowdfunding einfach. Aber ich dachte, was kann 100 Millionen Pfund schon sein? Das sind. Stimmt, ja, der Pfund. 40 Euro. Du hast 50. Das geschickt gemacht. Wir brauchen auch gar kein Crowdfunding, weil die Briten sind ja bald raus, Brexit. Ja. Dann sinkt der Pfund heute noch eine Menge, die einem ein bisschen Angst machen würde, wenn man jetzt wüsste, der Pfund ist schon schwach. Ja. In einem Jahr. Ja, easy peasy. Da können wir uns überlegen, gehe ich mir ein Päckchen Salzstangen kaufen oder sponsor ich ein Trikot bei Manchester? Ja, genau. Ja, ja, das, also, aber ja, ich hoffe, wir auch halten die einfach geschrieben, oder? Ja, klar. Wir halten die einfach ein bisschen hin, ja, bis wir die Rechnung bezahlen und warten, bis er so abgestürzt ist. Ja, alles cool, nehmen wir bezahlen bald. Wir bezahlen bald. Ja. Oh, crazy Germans. Ja, just talk the Germans. But ja, Germans always pay. Die zahlen noch immer pünktlich. Ich mache mir da keine Sorgen. Sir Alex. Ja, Sir Bobby. Das sind doch die da das zu sagen, ja, zu entscheiden Alex haben. Sir Bobby, ja. Sir. Mr. Alex? Egal. Kennen wir dann auch Sirs automatisch? Wenn wir so einen großen englischen Verein, können wir dann bei der Queen. Muss die Queen uns halt zum Ritter schlagen. Endlich mal mit Elton John in einer Linie. Ganz geil eigentlich. Ja. Ich wäre gerne Elton John. Ich wäre auch gerne Sir. Sir ja. Peter. Ja, eigentlich ist ja nur Elton John und Mr. Bean wurden zu Sirs geschlagen. Sonst niemand eigentlich. Also Rowan Atkinson ist, glaube ich, das kein Sir, aber seine Rolle Mr. Bean. Ja. Ja, in Johnny English rettet irgendwas. Weißt du, diese Komödie. Ja, ja. Da wird er zum Sir geschlagen. Auf jeden Fall. Als Mr. Bean oder als ja, spielt Johnny ja da, English. Nein, da spielt ja auch Johnny English. Ja, genau, ist ja was völlig anderes. Aber vielleicht auch Mr. Bean in Amerika, da gibt es bestimmt auch. Gibt, glaube ich, ein Mr. Bean. Ist ja, Mr. USA, Bean, der ja. Film, spielt in Amerika. Siehst du, das ist nämlich die Crocodile Dundee-Nummer, nur dass es kein Australier ist, sondern Mr. Bean. Ja, da spricht er sogar. Das ist ein ganz seltsamer Film. Hast du den gesehen? Ja, und mich hat eigentlich schon gestört, dass er spricht. Also, ja. Mr. Bean, also die Serie ist ja eine ganz andere als. Deswegen hat er später, glaube ich, auch den Charakter Johnny English entwickelt. Wahrscheinlich. Weil da hat man auch keine Erwartungen mehr. Das ist wie alte also die letzten Leslie Nielsen-Filme. Da musst du auch nicht reingucken. Also, da wo er nicht entweder Lieutenant ist bei der Polizei oder Arzt im Flugzeug. Das sind die Leslie Nielsen-Filme, die man braucht. Ja, die kann man völlig. Ja, aber es ist oft so bei solchen alten Männern. Die haben halt ihre Rolle. Die haben ihre Rolle, ja. Die sind, wie nennt man das? gecastet und nicht cast getypt. Wobei man ja auch wirklich sagen muss, Leslie Nielsen ist erst mit 62 durchgestartet. Und zwar mit seiner Rolle als Arzt in Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Vorher hatte der keine Filmrolle. Da war der 62 schon? Da war der 62 schon, ja. Wie alt war der dann bei Nackte Kanone? Vielleicht war er auch 54. Okay. Weiß ich nicht, aber er ist sehr, sehr spät entdeckt worden. Ja, es gibt keine Filme von ihm mit nicht grauen Haaren. Ja, ja, er war schon immer, also er hat immer den alten nur gespielt. Er hatte auch gar keine andere Rolle, der war auch kein Schauspieler vorher. Vielleicht wurde er so geboren, einfach. Vielleicht ist Leslie Nielsen jetzt erst 30. Ja. Ja. Chevy Chase sah auch, und das wird sich irgendwann bitter rächen, der sah auch von den 70ern bis 2000 einfach gleich aus und dann wurde er auf einmal total alt. Ja. Und ein komischer Kauz wohl. Ja, der hat wohl auf einmal aufgehört, lustig zu sein, sagt man. Aber ich finde den in Community sehr lustig. Ja, aber da hat er dann irgendwann einfach aufgehört, lustig zu sein. Ja. Ich bin jetzt verbittert. Gute Ansage eigentlich auch. Vielleicht wird er ja mal wieder lustig. Das ist so ein Tal einfach. Ja. Das geht hoch und runter. Dann macht er zusammen mit Charlie Sheen und Leslie Nielsen zusammen eine Serie. Ganz geil. Drei Mann in einem Boot. Und zwar ein englisches Spin-off des Heinz-Erhardt-Erfolgsfilms. Apropos Heinz Erhardt. Hast du am Sonntag noch eins Erhardt geguckt? Ja. Natürlich. Auf Teneriffa oder wie? Ja, wenn man baden geht auf Teneriffa. Mein absoluter Lieblingsfilm auf der Welt. Ich wollte ihn ja noch gucken. Und? Hab dann keinen Heinz Erhardt-Film geguckt. Ich hab, was habe ich denn geguckt? Ich weiß gar nicht, was ich geguckt habe. Wahrscheinlich irgend so ein Marvel-Zeug. Oh. Mir war Lust nach, ich hatte Lust nach leichter Marvel-Unterhaltung. Also ich habe Heinz Erhardt geguckt und danach Der Pate. Boah, du. Also ungefähr das Gegenteiligste voneinander. Ja, ja, wahrscheinlich habe ich nach den Marvel-Filmen auch noch irgendwie einen Pixar-Animationsfilm geguckt. Nee, habe ich nicht, aber würde ich auch nicht gucken. Ja, Pixar hat ja weniger CGI-Effekte als Marvel-Filme, habe ich gehört. Echt? Ja. Das heißt, Moment mal, dann warum gönnt sich Marvel denn dann noch Schauspieler? Das war ein Witz. Weil die Filme länger sind? Nein, weil Marvel-Filme nur CGI noch sind. Ja, aber... Und... Pixar-Filme sind doch nur CGI. Sowieso, ja, das ist der Gag. Ja. Danke, du aber Arsch! Ja, das ist super. Ich habe übrigens den letzten Witz, den du... Deswegen war das jetzt auch die Rache... Wo du die ganze Zeit gesagt hast, den Witz habe ich mir den ganzen Tag ausgedacht und ich hatte da nicht gelacht. Und ich dachte tatsächlich, ich war zu dumm, ihn zu verstehen. Der war nicht witzig einfach. Nee, und ich habe ihn vielen Leuten vorgespielt, sogar Leute, die unseren Podcast nicht hören. Und habe dann gesagt, sag mal, habe ich den Witz nicht verstanden oder kommt da wirklich keiner? Und dann so, also entweder ich verstehe nicht oder da kommt wirklich keiner, war das Feedback. Und deswegen Blödes bin ich Arte. Eigentlich auch mit viel Hass in diese Folge, in so Folge 15 gestartet. Ich habe dir doch gar nichts getan. Ich musste den ganzen Hass einen Monat lang mit mir rumtragen. Ja, aber warum hast du denn mich dafür, dass ich einen scheiß Witz mache? Weil du so getan hast, als wäre ich zu doof, ihn zu verstehen. Das ist die zweite Folge vom Podcast heute. Ich habe nämlich gehört, das mögen die Leute. Indem wir uns richtig in die Haare kriegen, Meister. Oh, nee. Vielleicht müssen wir das schneiden. Nein, nein, nein. Alles gut. Alles mucklig hier. Ich wollte noch irgendwas über England erzählen. Wie Essen? Essen tun die, ja. Essen, ja. Ja, ja. Ja, genau. Es steht auf der Karte stehen die Kalorien drauf von deinem Gericht. Echt? Müssen die mittlerweile? Oder? Kann sein, vielleicht. Also es war nicht überall so, aber da, wo wir in unserer Stammkneipe, ich finde, in jedem Urlaub braucht man eine Geschäftsreise. Ja, ich hab, egal, wo man ist. Da knüpft wieder in deine Hamburg-Tour an, wo ich mal gehört habe, du Stammkneipe. Hättest immer im Blablabla 2 gesessen. Tippel 2 gesessen. Ja. Wo warst du, Manchester? In der Saufscheune. Also das hieß irgendwie The Sedgelin oder so. Ja, wir haben es die Saufscheune genannt. Es war nämlich ein sehr großer... Ja, eine Scheune, glaube ich. Mit Pub. Ja, ein Pub, ein großer Pub. Und wir haben es Saufscheune genannt. War ein guter Name und eine gute Bar und billig. Und gutes Essen? Und das Essen, nee, absoluter Junk. Man kann sehr gut essen in Manchester, also, aber da gab es den englischen Pub-Junk. Also ja. Fish and Chips und ja. Fingerfood-Dreck und so. Und da stand immer die Kalorienzahl mit auf der Karte drauf. Die natürlich bei genau diesen Sachen... total verlockend klingt so. Ja, ultra fies. Also vierstellig. Wir waren zu dritt dann da essen und hatten auf dem Tisch, glaube ich, 18.000 Kalorien stehen. Geil. Das 18.000, das ist, braucht man so in der Woche oder in zwei Wochen als erwachsener Mann. Das ist wie so eine Folge von hier Galileo, wo dieser komische Jumbo immer für Fettiges essen muss. Ja, so in der Art war das. Ihr hättet eigentlich, also ihr hättet ihr bei ProSieben angerufen, hättet ihr dafür eine Show bekommen. Oder ihr hättet so einen Gastbeitrag bei Galileo bekommen. Aber das war gar nicht, also so viel war das gar nicht. Das waren, jeder hat drei kleine Tellerchen bestellt. Da gab es so ein Angebot, drei Small Plates für 10 Pfund oder so. Und Small Plates Crap. Genau, und wir haben halt 3x3 genommen, also für 10 Pfund, schön essen. Ja. Und ja, das waren dann, wir haben es dann durchgerechnet, das waren 18.000 Kalorien. Ja. 18.000. Was braucht ein Atomkraftwerk am Tag? Also was ich glaube, 15.000 Kalorien. Also ein Atomkraftwerk umgerechnet produziert 15.000 Kalorien. Also man kann ja Watt und Kalorien bestimmt irgendwie umrechnen. So. Wahrscheinlich. Und ich glaube, ein Atomkraftwerk produziert 15.000 Kalorien. Ja, das ist dann umgerechnet irgendwie 7 Megawatt. Das heißt also, an dem Tag liefen schon über ein Atomkraftwerk in Großbritannien nur, um euer Essen herzustellen. Ja. Ja, plus die ganzen Kühe, die da ja noch... Ja, ja, ne, das wird ja auch mit eingerechnet. Die Kühe essen ja und die werden, also denen wird Essen produziert und die werden dann geschlachtet. Und die arbeiten ja am AKW, um die Energie zu... Kennt man ja die AKW-Kühe. Da will kein Mensch mehr arbeiten. Deswegen kommen die ja immer mit dem Helm und ihrer Schutzweste an. Oh, zur Schicht halt. Ich überlege gerade, ob da Kühe dabei waren. Ich glaube, es waren nur Schweine und Hühner. Die arbeiten im AKW, weil, aber eher im Garten. Also die machen hauptsächlich, das sind so die Landschaftsgärtner und AKW rum. Ah, okay. Also Hühner und Schweine sind eher gartenbautechnisch unterwegs und Kühe sind die Ingenieure der Tiere eigentlich. Ja. Ah, okay. Ist ja allgemein bekannt. Weil die halt wieder was auch, gelernt. Wusste ich alles nicht. Weil die halt ein Fleckenmuster haben. Weißt du, die wachsen mit Formen auf. Und das Nächste, was dich natürlich interessiert, ist, wie kommen die Formen zusammen zustande, weil es ein Winkel. Und zack, bist du Atomtechniker. Mind blown. Ja. Genau, und dann nachts waren wir einmal bei so einem, diese Fish and Chips Läden, die gibt es da ja wie hier Dönerläden, gibt es da Fish and Chips Läden. Ganz selbstbewusst haben wir Large bestellt. Oh, ja. Und es war wirklich Large. Ja, also wird eine halbe Zeitung gerollt und dann kriegst du halt... Ja. Und also die ganze Sun, eine Sun hat man gebraucht für einen so einen Fisch. Also ich habe... eine Verwandte von mir hat ein kleines Baby, das ist schwerer als, das ist leichter als diese Fish and Chips Portion. Hast du sie auch mit ins Bett genommen und dann so leicht in den Schlaf? Ja, auch so schön warm wie so ein Baby. Auf den Mund eingeschlagen, also immer so ein Fisch oder ein. Also ich habe, wir haben vielleicht, wir waren zu dritt, jeder hat vielleicht 20% geschafft von seiner Portion. Also. Ja, das. Ich hatte mal eine kleine in London, da war ich, habe mich auch überrascht. Wie viel so eine kleine und dann wusste ich auch, warum die mal essen, weil das war relativ günstig, auch 3,50 Pfund für die Kleine. Ja, war nicht teuer. Das war aber so, als wenn du die hier halt eine normale Pommes noch mit einer Currywurst dazu nehmen würdest, also so eine Schimanski-Platte, so von der Menge her, war die Kleine. Und deswegen essen die das halt auch immer. Und damit sie mal was Gesundes haben, schütten sie halt den Essig drüber. Ja, genau, Essig habe ich auch ganz viel drüber. Auf alles. Ich habe auch hab alles Mögliche mit Essig. Aber das kommt dir als im Schwabenland aufgewachsener wahrscheinlich sogar noch zugute. Ja? Ja, hier macht man ja Essig auf was, Linsen und Spätzle. Ja, da wird ja alles in Essig ertunkt. Ja, ich stehe auf Kartoffelsalat Essig. Zum Beispiel auch. Ein großer Essig. Ach, stimmt, ja. Also auch der Schwabe. Der Schwabe ist der Engländer Deutschlands. Ja, stimmt. Habe ich noch gar nicht so gesehen. Aber jetzt, wo du es sagst, ja. Aber total ein Wahnsinn alles, was da gegessen wird. Das war so ölig, dass... Also kennst du das, wenn Papier durchsichtig wird? Ja, so wie Dr. Nick Rivera bei Simpsons sagt, wo Homer fett werden will, wenn sie es dran reiben, ja, sie genau, können durchsehen, genau. Reiben sie ein Papier dran. Und wenn sie durchschauen können, ist es richtig. Bei mir war es, meine Speiseröhre und mein Magen war einfach durchsichtig dann. Weil du hast so mein Mund, man konnte dich durch... Ja, genau, also halt überall, wo es in Berührung gekommen ist. Mein Mund war durchsichtig, dann die Speiseröhre runter und der Bauch und irgendwann der Darm. Du warst Pergament-Peter. Pergament-Peter, ja. Oh, guck mal, da kommt Pergament-Peter. Was hat er denn heute gegessen? Hoffentlich fertig, kann ich reingucken. Ja, aber es war also wirklich schlimm. Aber wir hatten ganz gut getankt in der Nacht. Ja. Kannst du dir ja vorstellen. Ja, das so, nur drei junge Männer auf Geschäftsreise. Da, wo gequietscht wird, da muss geölt werden. Danach sind wir in unser Auto eingestiegen, sind heimgefahren. und wurden von der Polizei kontrolliert. 0,0 Promille. Wir waren komplett nüchtern wieder. Obwohl wir bestimmt... Wegen diesem ganzen Öl. Ja, wegen dieser fünftel Portion Fish and Chips. Der Problem ist halt einfach nur, wahrscheinlich waren die Polizisten einfach nur irritiert in England und haben den Beifahrer kontrolliert. ihr hattet einen nüchternen Beifahrer. Wie man so schön sagt, Continental Car. Sagt man jetzt, so sagt man glaube ich nur zum Frühstück, aber ist egal. Ihr hattet einen Continental Car und deswegen stand er da beim Beifahrer so. Oder hat er den Fahrer für den Beifahrer gehalten? Ja, vielleicht war unser Fahrer, war ja der Taxifahrer. Ihr hattet einen Fahrer dabei? Ja. Reverend Fatface. Fatface. Ja, aber komplett nicht. Also wir hatten wirklich sehr viel Bier an dem Abend, an dem Tag eigentlich. Ja. Und waren komplett nüchtern danach. Und am nächsten Morgen um 8 aufgestanden, wandern gegangen. Ja, siehst easy mal. Peasy. Fett rettet die Menschheit. Ja, Fish and Chips gehört hier auch überall hin. So auf jedem Heimweg sollte eine Fish and Chips Bude sein. Da brauchtest du doch bestimmt morgens einen Kaffee, um wieder wach zu werden. Ein Kaffee? Ja. Meinst du einen Kaffee? Nee, ich meine einen Kaffee. Ein Kaffee? Ein Kaffee. Ein Tässchen Kuchen, ja. Du, findest du, man sollte einen Podcast machen professionell, wenn man immer Kaffee sagt? Nein, auf gar keinen Fall. Und sollte man von Spotify auch noch den Podcast mit ganz viel Kohle bezahlt bekommen, wenn man immer Kaffee anstatt Kaffee sagt? Nein. Sollte man nicht professionell sprechen wie wir? Nein. Doch, ja. Ja. Ja, ja. Und deswegen sollte... Das war ich, Fehler, Mist. Scheiß Olli Schulz, wenn du uns wieder hörst und unsere Ideen klaust. Du Arsch. Mal einfach zur Sprachschule gehen. Nimm das, Olli. Fieser Diss, Alter. Hiermit werden wir an deiner Aussprache feilen. Kaffee. Nein, zweite Chance. Kaffee. Du willst mich ein bisschen verarschen, stimmt? Kaffee. Kaffee. Kaffee. Kaffee. Du kaufst den Kaffee bei McDonald's und es dauert 2 Stunden. Du kannst in eine andere Stadt fahren. Du kannst von Berlin nach Köln fahren und es ist immer noch ein warmer Kaffee. Du kaufst den Kaffee bei McDonald's und es dauert 2 Stunden. Du kannst in eine andere Stadt fahren. Du kannst von Berlin nach Köln fahren und es ist immer noch ein warmer Kaffee. Sollte man eine Sprecherausbildung machen. Ja, die dann kann er so klar reden wie wir. Du, ich soll dir übrigens noch liebe Grüße bestellen von Dunja, Ingo und Mitri. Wir waren im Le Meridien frühstücken. Die haben schon Dunja. Dunja Hayali hier. Ja, ja. Unser gemeinsamer Freund Ingo, Ingo und Mitri Siri natürlich. Mitri Siri, ja, klar. Die waren zufällig am Wochenende in Stuttgart und dann habe ich mich mit der MoMA-Crew und habt ihr einen Kaffee getrunken? Wir haben Kaffee getrunken, genau. Sehr gut. Kaffeebuffet. Cappuccino-Creme haben wir auch noch gegessen. Die gab es. Sehr gut. Ja. Kleinen Wodka-Cello dazu. Wodka-Cellochen. Vini Vidi Wodka. Prost. Prost. Ich kam sah und Filmritz, wa? Hier ist euer Karlauer Post. Was für Wellen das macht, Podcast. Wenn man lacht. Ja, wir sind einfach fasziniert von unserem Aufnahme. Du, ich sehe dich ja sonst immer nur beim Schneiden, aber ich schaue jetzt auch nicht mehr zu. Schau du auch nicht zu. Sonst drehst du dich immer und so. Ja. Jetzt haben wir Mikros und jetzt ist der Ton wahrscheinlich schlechter als vorher. Ja, sorry. Weil wir uns bewegen wie die Hühner auf der Stange, wenn wir so aufgeregt sind. Wir sind sehr aufgeregt, aber wir sind auch keine Profis. Wir nehmen es erst mal mit Mikrofonen auf und nicht mit irgendeinem Diktiergerät. Dafür können wir alle Sachen perfekt aussprechen. Ich wüsste nicht, was wir falsch aussprechen. Kaffee. Ja, das war's. Ja. Mehr, alle anderen Wörter. Kaffeehaus. Kann man gar nicht. Ja gut, Wurster und Lester und so. Ja, haben wir auch richtig gemacht. Wir wissen sogar, dass Manchester. Manchester is killing me. Manchester auch. Aber ich sag trotzdem immer noch Manchester. Ja, sagen dürfen wir auch. Wir sind ja amerikanisiert. Stimmt, der Brite, ich habe den Briten auch noch nie Köln richtig sagen gehört. Die sagen nicht immer Köln. Köln. Die haben ja auch kein enges Wort dafür. Checken es mit den Ölpunkten nicht und sagen dann Köln. Köln. Köln oder Köln. Uber. Uber. Ach, ich bin übrigens Uber gefahren. Das ist geil. Bin ich auch schon mal. Du steigst einfach ein und dann steigst du wieder aus. Du musst gar nicht mit dem Mann reden. Ja, vor allen Dingen musst du auch nichts zahlen. Also später schon mit Kreditkarte. Ja, das wird abgebucht. Wobei, ich bin ja mit dem Kumpel ein paar Mal in Lissabon mitgefahren, der einen Uber-Account hat. Und deswegen musste ich tatsächlich nichts zahlen, weil er hat ja den Uber-Account. Ja, genau wie meine Kumpels, meine Geschäftspartner, die ich mitgenommen habe. Die mussten auch nichts zahlen. Siehst du, ist immer gut. Ja, also ich glaube, der wichtige Punkt ist einfach, du musst keinen Uber-Account haben. Du musst einen Uber-Account-Besitzer kennen und dabei haben. Also so wie, können wir mit unserem Random Brit, also wenn man unseren Briten mietet, der hat auch immer automatisch einen Uber-Account. Das ist eine coole Idee, dann muss ich meinen aber löschen. Also hier noch immer in Deutschland verboten, gell? Oder? Ja, es gibt es wohl in 2-3 Städten, in Berlin und Düsseldorf, München. Das ja verhindert. Also ja, und irgendwelche Gesetze mit Personenbeförderungsscheinen und so weiter. Ja. Ah, ich mag auch eigentlich Taxifahren. Da kann man auch mit Karte zahlen, über die MyTaxi-App zum Beispiel. Ja, aber Uber, da wird es einfach, du musst ja eben nicht mal sagen, wo du hin willst, weil das sagst du immer vorher schon in der App. Wobei wir auch direkt einen Uber-Fahrer hatten, der dann meinem Kumpel noch ein Spezialangebot machen wollte und dann sofort gesagt hat, buch nicht über die App. Aber ich glaube, das habe ich sogar schon im Podcast erzählt. Ja, haben wir schon geredet. Genau. Ja. Und er war leicht sexistisch, deswegen ist er mir auch im Kopf geblieben. Unser war cool. Wir als Touristen, Geschäftsreisende, sind da eingestiegen. Natürlich alle drei hinten rein in so ein kleines, also normales Auto. Ist da hinten reingequetscht. Wir drei sind jetzt nicht so die Schmalsten alle. Ja. Und außer der, du bist ja ich schon, ja. Und dann der Fahrer guckt, was ist denn mit euch los? Warum quetscht ihr euch da hinten rein? Hier vorne ist noch ein Platz frei. Dann hat er gefragt, sehe ich so, do I look so scary? Sehe ich so gruselig aus? We are German. Habe ich dann sofort. Sehr gut. Unsere erste Uberfahrt und, Uberfahrt, auch nicht schlecht. Ja. Unsere erste Fahrt mit Uber und habe sofort relativiert. Natürlich war der Fahrer schwarz. Ja. So, nicht, dass er denkt, wir sind Rassisten und so weiter. Ach so, weil we are Germans. Nee. Sondern weil wir uns halt alle drei hinten reinquetschen, dass wir auf keinen Fall neben einem Schwarzen vorne sitzen, der uns, weiß nicht. Dass du das gedacht hast, bist du schon Rassist. Ja, genau, habe ich dann auch. Ja. Aber das ist so ein, das ist genetisch ja in uns, dass wir Angst haben, dass, oder? Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Wir haben uns auch mit einem Typ unterhalten, auch dunkelhäutig, der hat gefragt, so, wo kommt ihr her, Deutschland, bla bla bla. Und dann so, ich will auch mal nach Deutschland. Ist es rassistisch in Deutschland? Kann ich da hinreisen? Also, ja, klar, schon. Easy peasy. Ihr hättet aber schon vom Osten warnen können. Ja, ich hab gesagt, also Parts of it sind cool. So. Aber gibt auch uncoole Parts, so wie überall just, auf der Welt. Just listen to the Pet Shop Boys go west. Ja. Ja, schön. Ja. Und wie gesagt, also du kommst immer durcheinander, weil du meintest Urlaub, Geschäftsreise. Ja. Ihr wart ja erst im Urlaub, bis du dann diesen Deal mit Manchester City. Ja, und halt Kontakte knüpfen für Rent a Brit. Also es war Businessreise geplant. Und die Sponsoren sollen halt nicht wissen, dass wir da auch ein bisschen Spaß hatten. Sonst stimmt, ja. Wegen Urlaub. Deshalb, Rent a Brit. Es war kein Urlaub. Es war komplett Business. Da fällt mir ein, ich wollte eigentlich auch vor diese Folge noch einen Sponsor schieben. Vielleicht habe ich da gemacht, vielleicht auch nicht. So. Mittlerweile lassen sich Podcasts ja immer sponsoren. Ja. Am Anfang so irgendwie. Dieser Clip wird präsentiert von Arthur Spooners Fußpuder oder so. Ja. Da habe ich tatsächlich meine Bachelorarbeit zugelesen. Zu Fußpuder? Nee, zu wie wirksames Sponsoring bei Podcasts. Und? Habe ich vergessen, wie es ausging. Also was da rauskam. Also bei unserem kann man das relativ gut ausrechnen. Wir haben 32 Leute auf Facebook, die uns liken. Von denen hören vielleicht 2 den Podcast. Und die 2 finden Werbung wahrscheinlich auch per se so, nee, wahrscheinlich nicht. Außerdem haben wir ja schon einen davon als Product Placement direkt eingeladen. Nee, beide eigentlich. Obwohl Martin auch nur aus Angst unseren Podcast gehört hat, bevor er zu Gast kam. Und unser großer Spielmacher von Enmaze war ja auch nur da, um für Enmaze Werbung zu machen, obwohl er einer der 2 Hörer ist und der andere ist ein Zauberer, der nur seine Tricks vermarkten will. Ja, gut, das ist aber Promotion von Künstlern und das ist ja kein Product Placement. Ja, und beides ist Kunst. Da können wir uns einig sein, ja. Ja. Steckt hinter beiden ein knallhartes Businessmodell? Nein. Knallhart. Das ist reine Kunst. Gerade hinter dem Zaubern. Martin Weber zaubert den Leutner Geld aus der Tasche. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Danach war der Fuffi nass, als er aus der Zitrone wieder rauskam. Naja, so ist es. So ist das. Jo, hast du noch was zum Abhaken? Ich bin ja heute zum Abhaken. Leer, also heute musst du die Themen bringen. Was hältst du von Kreuzen, Kruzifixpflicht in bayerischen Behörden? Da habe ich mich sogar schon drüber lustig gemacht auf Facebook. Habe ich gesehen, ja. Mit Söder als Mettler verkleidet, der ein umgedrehtes Kreuz. Genau, umgedrehtes hattest du, ja. Man hat ja schon alles, also ich habe wirklich schon alle Variationen gesehen, fand ich aber alle witzig. Ja. Also was ist ich, ein ach, was willst du Dildo, dazu sagen? Ein fetter Dildo habe ich gesehen. Ich finde halt im säkularisierten Staat so ein Bullshit überhaupt zu diskutieren. ja, keine Ahnung. Ich habe einen lustigen Tweet gelesen, so, wäre Jesus mit einem Feuerlöscher erschlagen worden, das wäre viel besser. Also Versicherer. Ja. Dann würde jetzt in jeder bayerischen Behörde ein Feuerlöscher hängen. Oder stell mal vor, was ja auch immer ganz wichtig ist, so ein gegen Herzanfall hier, wie heißen sie denn? Defi. Stell mal vor, Jesus wäre mit einem Defi getötet worden, dann hing jetzt in jedem Raum ein Defi. Ja, ja. Das wäre cool. Hast du schon mal einen Defi in der Kirche gesehen? Ich habe noch keinen Defi in der Kirche gesehen. Ich war aber auch lange nicht mehr in Kirchen. Das wäre aber wirklich cool, wenn da ein Defi hängen würde. Ja, vor allen Dingen hinterm Altar einfach ein großer Defi, so zwei metallerne Scheiben mit so einem Kräuselkabel. Genau. Die Römer hatten ja auch schon Elektrizität. Ja. Ja. Kennt man ja, sonst hätten die ja keine Badehäuser gehabt. Wie hätten die sonst machen sollen? Ja. Brauchst du einen Boiler, um Wasser warm zu machen. Und damals haben sie ja noch nicht nach Öl gebohrt. Dann kann ja eigentlich nur Elektrizität gewesen sein. Ja, oder Strom. Strom. Ganz einfach Strom. Ja, wahrscheinlich war es Strom. Die Urform der Elektrizität. Strom. Ja, aber was ich bei diesem Tweet interessant war, das Symbol der Christen, der Weltreligion, Christismus, ist die Mordwaffe von deren Messias. Ja. Ist doch witzig, oder? Also absurd. Eigentlich schon, stell dir vor, was heißt das dann für die anderen Religionen? Mohammed wurde mit einem Halbmond getötet? Der wurde mit einem Halbmond getötet. Der wurde zu... Nee, die haben die Zeit. Mohammed wurde zur Zeit des Halbmondes getötet. Die haben die Zeitangabe... Oder mit einer Sichel. Mit einer Sichel. Wahrscheinlich so mit einer Sichel. So wie Dings ja auch. Marx. Marx, ja. Mit einem Hammer und einer Sichel wurde der getötet. Und ist... Moses wurde mit einem Ninja-Stern gekriegt. Ja, das wollte ich mir auch gerade sagen. Das ist relativ logisch, ja. Die Japaner und die Juden waren ja immer im Clinch schon. Ja, genau. Der größte Antisemit ist ja auch der Japaner an sich. Die sind ja dafür bekannt. Ja, deshalb waren die auch verbündet mit den Nazis im Zweiten Weltkrieg. Ja, stimmt. Und da sind wir bei der heutigen Geschichte wieder. Aber wieder. Antisemitismus und Rap und so weiter wollte ich heute auch nicht diskutieren. Nee, da habe ich mich auch nicht. Ich schaue out und, oh Gott, allein schon dieser ganze Konflikt da im Nahen Osten, den sollte man als normaler Mensch überhaupt aufdröseln. Dafür sind Botschafter zuständig, die wahrscheinlich sich schon die Haare raufen. Und Rapper. Und Rapper. Und sonst sollte man sich dazu auch, man kann sich auch zu Sachen, wo man vielleicht... wo beide Seiten problematisch sind, auch einfach nicht äußern. Das machen auch andere Menschen. Also man muss nicht zu allem eine Meinung haben. Das hätte mal ein Kollege vielleicht auch mal sagen sollen. Ja. Weil diese Zeile ist ja gar nicht ein Problem. Aber das wurde schon in tausend anderen Sachen aufgehört. Ich finde nur dieses Thema habe ich mir gar nicht angeguckt. Ja. Hab komplett ignoriert. Ich finde nur ganz schön, dass der Echo jetzt weg ist, weil der Echo hat mich auch immer genervt. Ja. Weil, hat man ja eh nicht angeschaut, aber dann werden freiwillig mal eingeladen oder so. Ja, dann da ging es wieder da, ausgeladen. Da ist doch nur und dann redet Campino. Das ist ja alles schlimm. Dann kriegt Helene Fischer irgendwie 45 von diesen Preisen und weiß gar nicht, wie sie nach Hause tragen soll. Aber da geht es ja, und der wird ja verliehen für die meistverkauften. Also das ist ja reine Zahlensache. Da gibt es ja keine Jury, die Kunst bewertet. Ja, oder so. Eben. Deswegen. Deshalb kann man sich auch wirklich sparen. Das ist ja echt super. Es ist wie, wenn du in den Supermarkt gehst und den Chio-Chips-Tüten zuklatschst und die Lorenz-Chips stehen lässt. So. Genau. Chio-Chips. Guter Vergleich. Ja. Gute Arbeit. Danke, danke. Was wurde meistgekaufteste Gemüse? Ich vermute mal die Tomate, wenn man sie zum Gemüse dazu zählt, liegt ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich liegt die Tomate... Zählt mal zum Gemüse. Wer da irgendwas behauptet, Erdbeeren sind Nüsse und so Bullshit. Erdbeeren sind Beeren und Tomaten sind Gemüse. Okay, dann zählen wir die Tomate zum Gemüse, dann ist die auf Platz 1, weil auf Platz 1 beim Obst ist ganz klar der Apfel. Würde ich sagen. Ja. Im meistverkauften. Ich würde ja, ich kenne ja einen, der arbeitet im Gemüse- und Obstverkauf. Stimmt, du hast da Connection zum Obst, Klaus, wie man ihn nennt. Sehr, ja. Bei Früchte Mayhem arbeitet er. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, was am meisten verkauft wird. Äpfel eigentlich nicht. Also nicht nach Stückzahl, sondern einfach auch nach einer Menge. Ja. Nur Obst, also kein Gemüse. Ja, wahrscheinlich Schlangen, Kartoffeln, nämlich auch Tomaten, weil Kartoffeln kauft man einfach eine größere Menge. Ja, da kauft man ein Kilo, ja. Ja. Tomate nicht. Vielleicht ist es sogar die Zwiebel. Vielleicht ist es die gute alte Zwiebel, weil die benutzt man eigentlich immer. Ja, und bei Zwiebeln gehören ja auch Schnittlauch dazu, ja. Zum Beispiel. Und Schnittlauch Zwiebel geht gut. Stimmt, ja. Und jeder mag Schnittlauch. Zwiebel ist eigentlich das Salz des Gemüses. Gut. Weil du eigentlich immer, also Salz halt musst du immer ran. On fire mit deinen Analogien. Ja. Genauso ja, wie Pfeffer das Salz der Gewürze ist, ist Zwiebel das Salz der Gemüse. Also Pfeffer, Salz, Zwiebel ist fast in jedem Gericht drin. Ja. Und Pfeffer ist ja Paprika. Pfeffer ist Paprika? Ja, Pfeffer kommt ja von Paprika. Das hat doch eine ganz andere, ja, aber so eine Beere. Ne, Pfeffer und Paprika, das sind doch die. Das ist doch eine Familie. Deshalb heißt es doch auf Englisch auch Pepper, Paprika. Und Pfeffer, Pepper. Ah, ja. Ist ja auch scheißegal. Nee, ich glaube, der kommt eher von der Schärfe, Pepperoni. Jetzt wird's total nerdig mit dem. Ja, ich bin da unsicher, ob der botanisch eine Familie ist doch, oder doch, ob einfach nur Schärfe ist. Pfeffer und Paprika ist. Weil Paprika, Pepperoni, eine große Schärfe. Familie. Ich kenne jemanden im Pfeffer-Business, den könnte ich mal fragen, ob sein Business mit dem Paprika-Business verwandt ist. Ja, frag mal. Ja. Der würde sagen, ja. Vielleicht haben die ja auch Ärger mit Paprika-Peter oder so. Ich glaube, es gibt einen Paprika-Peter, der irgendwo am Hamburger Hafen, der immer die Paprika verlegt. Und der heißt zufällig Peter. Ja. Oh, da kommt Paprika. Wieder ein Container Paprika angekommen. Kann man einer Paprika-Peter rufen? Und dann kommt Paprika-Peter und lädt die Paprika aus dem Container. Nee, das ist Pfeffi Pfeffer. Der hat einen kompletten Künstler. Pfeffer Felix. Felix Pfeffer. Ja. Felix Pfeffer. Ja, das ist Pfeffer Felix. Kommt mit dem Pferd reingeritten. Genau. Und trinken Kaffee. Ja. Sagst du Pferd oder Pferd? Ich sag Pferd, ja. Und wie würde jetzt dein Nachbar sagen aus deinem Heimatort? Pferd. Ah, okay. Das ist Pferd woanders. Ja, wenn man im Auto sitzt, dann fährt man. Ah, okay. Ja. Obwohl, nee, dann sagt man der Eifel trotzdem, dann fährt man. Kommt ja auch von. Aus der Eifel. Pferdestärken. Pferdestärken? Das ist ja ein Metallross. Kommt ja vom Fahren, ja. Metallpferd. Metall. Stimmt, ja. Auf Gummi. Ja. So wie Gummiklaus. Was wir heute alles entschlüsseln. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Deswegen sind wir der Reisepodcast Nummer 1 geworden. Oh ja. Und der Wissenspodcast Nummer 1. Oh ja. Ja. Und der botanische Podcast Nummer 1, weil wir auch meistens Gemüse aufklären. Wir haben ja sehr viel Aufklärungsrate über Gemüse in unserem Podcast. Ist der gemüsigste Podcast, den ihr euch vorstellen könnt. Ja, tatsächlich. Hast du halt schon Gemüse gegessen? Also ich hatte Reis. Gehört zum Gemüse. Ich hatte aber heute, weil ich viel zu schreiben hatte, bisher nur zwei Grillkäse-Sandwiches. Also ich habe einfach Grillkäse gebraten. Ja, ist ja auch zwei Toastscheiben. Sandwich ist ja auch Gemüse. Heute war Kräuter. Da sind Kräuter drin. Grillkäse. Und Brot ist ja auch Gemüse. Ist ja aus also ich Getreide. Ich habe Trash gegessen bisher. Ja. Und das war aber auch, weil ich frühstück ja nichts. Ist Bier auch Gemüse? Eigentlich? Hopfen ist Gemüse, oder? Ja, Malz auch. Ist Getreide. Nee, ist ein Getreide. Getreide. Dann ist Reis aber auch Getreide. Dann ist Reis auch Getreide. Ja, okay. Vielleicht ist Reis auch Getreide. Jetzt wird es zu deep alles. Ja. Ich kenne ja noch eine andere Hörerin von uns. Hörerin? Ja, was? Die sich immer aufregt, wenn wir Sachen falsch sagen. Und dann immer da sitzt. Oh Gott, dann guck doch einfach kurz nach. Können wir nicht, sind also, im Flugmodus. Wir sind im Flugmodus, außerdem ist dann der Sinn eines Podcasts, immer die Wahrheit zu reden, dann wären wir stinklangweilig. Ja, ich habe heute nur gelogen. Ich habe noch nichts Wahres gesagt. Das einzige Wahre, was ich gesagt habe, war heute, wenn man der Eifel zu Kochthosen Manchester-Hosen gesagt hat. Oder das halte ich für die größte Lüge heute. Und das ist die einzige Wahrheit tatsächlich. Glaubt dir kein Mensch. Naja. Ja. Apropos Reisepodcast, ich bin neulich ICE gefahren und dachte, was ist Regel Nummer 1 bei einem Podcast? Regel Nummer 1? Ja, was muss jeder Podcast erfüllen? Es muss geredet werden. Worüber? Themen egal. Über ICE-Stories. Stimmt, ja. Es gibt keinen Podcast ohne ICE-Stories. Hatten wir schon eine? Wir hatten bestimmt schon eine. Ich habe, glaube ich, mal das ICE-Bahnangebot, seitdem man da WLAN hat, habe ich, glaube ich, mal gelobt. Kann sein. Kann aber auch sein, dass ich privat gelobt habe. Ist aber auch egal. Ja, ich aber jetzt können wir wenigstens mal richtig. Ja, ich dachte mir nämlich, als ich im ICE saß, habe ich direkt an unseren Podcast gedacht und Notizen gemacht. Okay. Soll ich die mal vorlesen? Ja, sehr gerne. Hast du ein Beobachtungsprotokoll im ICE? Ja, mehr oder weniger. Also ich habe auch doch, ich habe eine ICE-Story, also ich hab nur mal beim Aussteigen, wo ich in Berlin aussteige und als erstes begrüßt werde mit Meister, hast du noch Pfandflaschen? Aber da bin ich gerade aus dem ICE raus. Ah, ja, die endlich mal eine echte ICE-Story. Warte mal, wo ist denn das jetzt hier? Also ich habe ein paar Notizen gemacht. Ja, ich lausche einfach, ich kommentiere gar nicht, ich genieße einfach nur. So, Bahnfahrt, Hinfahrt. Stuttgart-Osnabrück war die Fahrt, 6 Stunden ungefähr. Hinfahrt war IC, also nicht mal ICE, IC. Kind sitzt im Vierer nebenan. Frau spricht nicht sehr gut Deutsch. Siehst du schon, ich habe mir wahnsinnig Mühe gegeben bei Notizen. Und da kommt wieder dein Latenter. Ich wollte nichts kommentieren, aber wie der schwarze Uber-Fahrer. Du notierst einfach mal. Aber vielleicht ist das für die Geschichte noch relevant. Frau, dann widerspreche ich. So, Kinder so ehrlich. Frau, die nicht sehr gut Deutsch spricht, liest Tochter ein Buch vor. Kleiner Junge gegenüber sagt laut, die Frau liest aber langsam. Jetzt kommt schon der Twist, ja, ja. Sehr gut. Ja. Also schon mal ziemlich, das war lustig, ja. So erster Lacher, hahaha. Ha, ha. War der ganze Großraum am Lachen. Warst du im Großraum unterwegs? Ja, ihr habt zwei Filme. Ja, so ein, gehabt, ja. Ne, so halt so ein normaler Großraum. Heißt das Großraum? Also nicht Abteil, sondern Waggon. Großraum, halt. Heißt Großraum. Heißt Großraum, ja. Ja. Okay. So, Kind vor mir, also ich saß in einem Vierer an so einem Tisch, Kind mir gegenüber hat wirklich alle Medienabspielgeräte, die es gibt, also wirklich alle, 7 verschiedene, also ein Smartphone, ein Tablet, ein Laptop, ein Kindle, ein Malbuch, was gibt's noch? Ich wollte ja nichts kommentieren. Ja, jetzt ich, du kannst ja, mir ruhig. Mir fällt nichts ein. Nintendo, ein Gameboy, wie nennt man Gameboys heutzutage? Nintendo Switch oder so. DS. Oder DS, so. Ja. Und hat wirklich alles parallel benutzt. Wahnsinn, muss man ausgesehen haben wie ein Cyborg. Das war der Hammer. Wie viele Arme hatte dieses 7. Kind? 7. Arme, ja. Kein Scheiß. Und die Mutter saß daneben und hat sich ununterbrochen noch mit der Mutter unterhalten, parallel. Ah, okay. Also 7 Mediengeräte an. Die selbst, sie hat einen großen Smart-TV getragen, damit der Kleine noch auf dem Smart-TV eine Serie gucken kann. Ja. Also die haben dann zusammen Herr der Ringe geguckt, natürlich, ja. auf dem Laptop. Und nebenher. Macht man ja auch so. Also, ja, die wenn haben man viele Abspielgeräte hat, dann guckt man auf jeden Fall Herr der Ringe. Herr der Ringe 1. Ja. Wir haben komplett auch alles kommentiert, jede Szene. Also ich konnte immer... Oh, Frodo! Weißt du, was ich parallel gemacht habe, während die da ihre 7 Geräte benutzt haben? Ein Buch gelesen. Ja. Ja. Bei Anruf Lotto. Ach, sehr gutes Buch. Buch. Ja. Das ist auch von diesem Jean-Paul Brüm. Ja, gutes Buch. Kann man auch mal ein bisschen Promotion machen. Ach, dankeschön. Das habe ich gelesen, ja, und musste mir dann dieses Elend gegenüber angucken. Ja. Süßigkeiten hat sie natürlich gegessen. Ich lese ja auch sehr gerne im Zug. Ich finde, der Zug ist der beste Ort zum Lesen. Ich buche immer Abteil. Das ist tatsächlich der einzige Ort, in dem ich lese. Ich buche immer Abteil, weil da ist meistens, also Ruheabteil, weißt du? Und dann setze ich mich da hin und lese gemütlich, weil dann sind höchstens 5 Leute, die dich nerven können und im Ruheabteil machen die wenigsten das. Ich hatte mal zwei Bauarbeiter, die rotzevoll in mein Abteil kamen, wo ich Ruheabteil gebucht hatte, wo ich mich dann auch, ich will auch nicht meckern, so pssst oder so machen. Und außerdem hätte ich bei denen auch Angst gehabt. Da war das einzige Mal, wo ich ICE gefahren bin, wo ich nicht in Ruhe lesen konnte irgendwie. Da habe ich dann aber auch relativ schnell ins Bistro gewechselt, mir selbst ein Bier bestellt und da weitergelesen. Und selber rumgegrölt. Und dann erstmal gelesen, bis ich betrunken war und dann... Dann Stress gemacht. Dann habe ich die... Zugbegleiterin die ganze Zeit sexuell belästigt, weil das einfach mein Stil ist. So macht man das ja. Auch in Zügen. Auf jeden Fall hatte die alles und hat sich nebenher ununterbrochen mit ihrer Mutter unterhalten. Dann sind wir durch Wuppertal gefahren. Da dachte ich, Wuppertal, die schöne Stadt an der Wupper. Schwebebahn. Ja. Nehmen Mutter weiter mit die Storyline von Mutter und Kind mir gegenüber. Mutter schaut sich auf dem Handy Bilder an, während die Herr der Ringe gucken natürlich. Und quietscht vor Vergnügen. Arabische Großfamilie hört zwei Sitze weiter laut Musik. Was? War besser als Herr der Ringe kommentiert. Ja. Also wirklich, arabische... Nee, was für Musik? Ja, arabische Großfamilienmusik. Okay. Kannst du dir ja vorstellen. Also arabische Großfamilienmusik mag ich auch sehr gerne. Die hat viel weniger Offbeats als arabische Kleinfamilienmusik. Ja. Die nervt ja immer. Ja. Das ist ja immer diese... Also, was hören die? Offspring. Offspring, ja. Obwohl, die haben auch immer viele Offbeats manchmal in Liedern. Wahrscheinlich war dann doch eher Green Day. Okay. Ja. Ja. Da verläuft, glaube ich, die Grenze zwischen Groß- und Kleinfamilien. Deshalb heißen die Offspring. Genau. Das würden die Upspring heißen. Ja, wenn die Upbeat werden. Ja. Sagt man auch so, oder? Ja. Egal. Weiter im Text. Mein Nikotinismus quält mich. Das ist übel, dass man in Zügen heutzutage nicht mehr rauchen darf. Ja. Also vor einem Jahr durfte ich da doch noch rauchen. Gefühlt. Das war 1962 und ja, letztes Jahr. Ja. Ja. Genau. So, weiter geht der Text. Dann eine Mit-50erin mit ihrem Säugling auf dem Arm, war ihr Kind, da bin ich mir ziemlich sicher, und die war wirklich alt, macht einen riesen Aufstand und schreit den Schaffner an, ob er schon mal was vom Service bei der Deutschen Bahn gehört habe. Er arbeitet da, wahrscheinlich hat er davon schon mal gehört. Ja, das war lustig, weil die Frau uralt war und hysterisch. Naja, neue Person sitzt mir im Vierer gegenüber. Diese ätzende Familie hat, also diese hat Mutter eine mit dem halbe Kind, Stunde ihre Technikgeräte. Die waren irgendwann weg. Ja. Ja. Die hat, neue Person sitzt mir im Vierer gegenüber. Sie hat eine aufgeschnittene Plastikflasche mit Erdgrasklumpen drin. Okay. Mehr Notizen habe ich. Ist auch wieder 4 Wochen her. Das ist. Aber musste ich notieren. Oh, da fällt mir gerade an, ich bin ja mit dem IC auch hin nach Kassel gefahren. Mhm. Da ist eine Frau eingestiegen und ich dachte, oh Gott, jetzt hat die ein Baby dabei, das die ganze Zeit schreit. Kann ja passieren, finde ich mal trotzdem unangenehm. Dann ist sie aber immer weitergegangen und ich dachte halt so, wo ist denn überhaupt dieses Baby, bis ich sah, dass sie einen Katzentransportbehälter dazu hatte. Ach du Scheiße. Und da war eine Katze drin. Ah, die, dann hat sie sich tatsächlich bei uns im Abteil niederlassen wollen, woraufhin die alte Frau, die im Abteil am Fenster saß, gesagt hat, ist das eine Katze? Und sie dann so, ja, ich bin sehr allergisch. Und dann ist die Frau weitergezogen. Das war auch die einzige Unterhaltung, die wir zwei hatten. Und ich so, huh. Weil yes, eine Katze. Katzen kein sind ja auch so schlau und imitieren Babygeheul, damit der Mensch auf sie aufmerksam wird. Ja? Das ist tatsächlich... Aber nur, wenn die Katzen auch Babys kennen. Nee, die haben das irgendwie evolutionär gelernt, dass der Mensch darauf reagiert. Glaube ich nicht. Doch. Du redest wieder scheiße, nee, genau wie mit deinen Manchester-Hosen. Nein, das war. Ja. Das ist wirklich wahr. Zweite Streit heute. Das mögen die gar nicht. Sorry. Nachher knutschen wir noch. Aber les mal nach. Das machen Katzen tatsächlich. Okay. Ja. Okay. Gut. Genau. Und dann geht's weiter. Dann habe ich mir noch... Dann saß noch eine neue Person im Vierer, die hat einen 12er-Pack Donuts ausgepackt und den verspeist. War sie dick? Nö, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ja, so ein bisschen wahrscheinlich. Wer ist oder 12 Donuts? Vielleicht war die sehr hungrig einfach. Ja, gut. Und, riesen Kohldampf, verkaufe ich mir 12 süße Donuts. Ja. Meine favorisierte Wahl auch so, richtig Knast, Donuts. Oh, ich hab Knast. Ich hab Knast, einen Donut. Ja. Und sie hat dauernd Deo benutzt. Ah, auch unangenehm. Währenddessen. Unangenehm. Also wenn die Leute schwitzen und richtig nach Schweiß stinken, dann kann man das ja auch gerne mal benutzen. Dann könnte man vielleicht auch auf der Toilette des ICE tun. Ja. Aber so im Großraum Deo benutzen, finde ich auch wieder unangenehm. Das wäre ganz cool. Also die hat sich diesen 12er Donuts reingeschraubt. Irgendwie Münster, Osnabrück, also kurz vor Schluss. Also die letzte halbe Stunde saß die mir gegenüber. Hat da 12 Donuts gegessen und 3-mal Deo nachgesprüht. Auch wirklich Sprühdeo. Ja, ich finde die Balls ja auch, diese Rolldeos auch so ein bisschen komisch. Aber ja, aber die machen dann wenigstens, die belästigen dich. Genau. Ja. Genau. Dann, das war die Hinfahrt. Rückfahrt? Ist noch. Habt ihr noch Spaß? Wir ziehen mal einfach jetzt knallhart durch, weil wir haben dann ja noch einen Einspieler und dann machen wir ein flauschiges Rausflubbeln. Ja, Rückfahrt. Jetzt fahren wir wieder zurück. Rückfahrt hatte ich. Denkt euch rein, ich mache Zuggeräusche in der Zeit. Rückfahrt hatte ich nämlich eine. Da saß ich in einem Zweier. ICE? Das war ein ICE, glaube ich. Ich weiß, nee, auch nicht. Da bin ICEs ich auf jeden Fall. Doch, wir müssen die ICEs doch hier noch reinbringen, sonst sind wir gar nicht kaputt. Ja, ist scheißegal, es war ein blöder Zug. ICE 695 namens Fulda, der von Osnabrück nach Stuttgart gefahren ist. Altona München. Altona München. Genau. Genau, wieder Wuppertal. Ich hatte eine. Da hatte ich einen Nebensitzer mit Baby auch. Ich mache nur neben mir, aber das war ein sehr, sehr schönes, sehr angenehmes Baby. Hat keinen Aufstand gemacht. Sie ist in Wuppertal ausgestiegen. Warum ich das notiert habe, weiß ich nicht. Wahrscheinlich habe ich mich in sie verliebt. Neue Nebensitzerin. Die die saß wirklich neben mir. Das nervt. Aber das sind ICE-Geräusche, die brauchen wir. Hat sie dir eine Hand auf dein Knie gelegt? Nee, die hat frisch geduscht gerochen. Oh. Da freut man sich. Das war super, nee, ja. Ich freue mich auch immer, wenn Leute frisch geduscht riechen. Also, setzen sich hin und du riechst so, ah, die Person ist frisch gewaschen. Weißt du, dann denkst du sofort so, ach Mensch. Also am liebsten ist es mir tatsächlich, wenn die Leute nach nichts riechen, nach gar nichts. Nee, die rauchen so, halt nach Shampoo. Wenn jemand frisch, wirklich nicht drüber gesprüht, sondern tatsächlich du merkst, die Person war jetzt vom Zug. Ich geh häufig tatsächlich von der Zugfahrt nochmal duschen, damit ich die Person bin, die gut riechend da einsteigt, wenn man sich neben Leute sitzt, damit die Leute denken, ah, super, der Typ ist frisch gewaschen. Aber pass auf, da kommt noch ein Twist. Okay. Also sie riecht zunächst wie frisch geduscht, in Klammern gut, habe ich hier notiert. Und dann zieht sie die Schuhe aus. Packt dann aber einen Leberkäsewecken aus und isst den. In Klammern schlecht. Pass auf, und jetzt geht's noch weiter. Am nächsten Bahnhof leert sich der Zug etwas und sie setzt sich weg von mir. Sie von mir. Ja, aber du hast ja am Fenster gesessen, oder? Ja, ich glaube. Ja, aber sie setzt sich von mir. Sie war die Leberkäsewecken gegessen hat und stand. Ja, aber wenn ich sehe, da wird jetzt alles frei, dann gehe ich auch von Leuten weg, obwohl sie mir ganz unsympathisch sind. Oder bleibst du aus so einer Solidarität sitzen? Absolut. Ich habe den Gedanken manchmal und denke mir so, hoffentlich denken die Leute jetzt nicht, ich gehe wegen ihnen weg. Aber meistens gehe ich nur weg, weil ich dann einen Zweier für mich habe. So. Ich bleib da sitzen. Das hat auch in irgendeinem Heinz-Strunk-Buch ist es auch. Wenn er auf einer Parkbank sitzt und dann setzt sich jemand neben ihn, dann bleibt er erstmal noch 10 Minuten sitzen. Ja. Auch wenn er eigentlich schon weiter wollte. Ja, nee, aber ich denke mir dann jedes Mal, klar, jetzt haben wir beide Platz. Also eigentlich ist es eine... Ja, naja, ich fand es ein bisschen... Ja, und ich denke mir immer, ach, die Person freut sich bestimmt auch, wenn ich jetzt aufstehe. Dann kann die sich ja auch ausbreiten. Ja, ich habe mich total gefreut, aber eigentlich war ich auch ein bisschen beleidigt, weil ich war der frisch geduschte Typ. Gut, sie war auch frisch geduscht, aber ich habe keinen scheiß Leberkäse gegessen. Ja. Ich kann nicht verstehen. Und also warmes Essen in Zügen ist verboten, finde ich. Sollte man nicht tun, außer im Bordbistro. Da ja, natürlich, da geht man ja zum Essen hin. Ja. Aber was warmes Essen, nee. Nichts, doch heimlich auf dem Klo, auf dem ICE-Klo, das ist der richtige Ort, um was Warmes zu essen. Ja, okay. Der ICE-Klo ist eh der Ort für alles Wichtige. Da darf man auch rauchen, glaube ich. Da darfst du sogar grillen. Darf man alles. Also ich bin mal in Barbecue reingestürmt. Da waren so 10 Typen, die waren gerade Dosen stechen und am Grillen auf dem ICE-Klo. Geil. Konnte ich mitmachen. Das glaube ich dir jetzt zum Beispiel. Ja, siehst du. Hier, nächster Zug, nächster Nebensitzer. Jetzt bin ich endlich in einem ICE. Okay, von Mannheim noch die letzten Meter nach Stuttgart. In Köln bin ich umgestiegen. Okay. Also ich war ungefähr 10 Sekunden in Köln. So, liebe Hörer, ihr habt noch gute 300 Kilometer vor euch. Nein, es sind nur ja, drei Sie Zeilen. Sie sollen sich reindenken. Genau, der neue Nebensitzer, Geschäftsmann, will mit mir über die scheiß Deutsche Bahn lästern. Und ich habe einfach nicht reagiert. Halt dein Maul. Gar nichts. Ich finde Bahnlästern Bahn, in der Bahn. Blablabla. Ich habe starr nach vorne geguckt. Ich hatte nicht mal Kopfhörer dran. Okay. Das ist gut. Einfach nicht drauf reagiert. Wahrscheinlich hat er jetzt sich gedacht, auch der arme taube Mann, da wollte ich so schön mit dem Bahnlästern. Ich hatte mich für einen Ausländer gehalten, also einen nicht deutschsprachigen Menschen. Ich reagiere nicht. Und dann war er mit mir nicht reden konnte, hat er seinen Kollegen angerufen, hat telefoniert die komplette Fahrt. Von und mit der Bahn. Also genau, in die Frankfurt Bahn ist er, glaube ich, dazu geschickt. Also von Frankfurt bis Stuttgart, ja, hat er dann telefoniert mit seinem Kollegen, hat über Autobahnen und Wetter geredet. Das war eigentlich alles, Autobahnen und Wetter. Was mich ein bisschen dran irritiert ist, welches gute Netz hat dieser gute Mann? Nee, der hat auch immer, also alle 3 Minuten mal, wir fahren gerade durch ein, kann sein, dass ich gleich weg bin, Und dann, ja, weil hallo. Weil es gibt keine schlimmere Strecke vom Netz, die, also für nach Frankfurt zu kommen, ist Stuttgart-Frankfurt ist ja eine super Verbindung. Sehr schön Stelle, ja. Ja, aber Netz hast du nie. Mhm. Also, du hast ja noch nie überhaupt genug Netz zum Surfen. Auch, ja, deswegen habe ich meistens auch gar keine Musik an, weil ich ja so streame und lese tatsächlich nur. Aber ich bin so ein Typ, der hat im Zug eigentlich ständig Kopfhörer drin, auch wenn ich keine Musik höre. Das ist schlau. Ja, das ist einfach. So als Europass. Die spricht einfach keiner. Ach, das ist gut. Ja. Also, die Leute sehen halt die Kopfhörer und denken dann halt so: Ach Mensch, der hört Musik. Und dann labert dich halt keiner zu. Ja, das ist schlau. Das ist der Trick. Ja, ich habe sowieso auch meistens Kopfhörer drin, weil ich meistens irgendwas höre. Ich höre auch sehr viel, aber wenn ich lese, mache ich eigentlich die Musik aus. Ja, stimmt. Ja, dann wirklich aber total abgekapselt, weil ich hab die Kopfhörer noch drin und bin am Lesen. Das heißt also, du kannst mit mir keinen Blickkontakt aufnehmen und du kannst mich ja nicht ansprechen, augenscheinlich. Mhm. Was auch gut ist, die Kapuze aufsetzt noch. Ja, stimmt. Weil dann, das mache ich selten, ja. Das mache ich zum Schlafen immer. Zum Schlafen ziehe ich mir immer eine Mütze ins Gesicht. Ah, okay. Bin der Mützen im Gesicht hier. Außer bei Geburtstagspartys auf Hütten im Wald. Ich eigentlich auch nur während Zugfahrten, Hip-Hop-Battles und während Sex. Ja. Ja. Die 3 Sachen, ja. Cool. Zählt, ja. Apropos Hip-Hop-Battles. Ganz kurz. Ja. Ich wollte nur sagen, das war's. Ich bin jetzt in Stuttgart angekommen, ausgestiegen und mit der U-Bahn nach Hause gefahren und habe da alle Leute voll gelabert in der U-Bahn mit meinen Stories. Ja. Und die eine Notiz habe ich hier noch, die ich nicht mehr zuordnen kann. Harry Potter und der schwarze Knüppel. Keine Ahnung. Das war's. Das war wahrscheinlich ein erotischer Traum nach der Zugfahrt, noch einfach von Harry Potter und der schwarze Knüppel zu träumen. Das ist ein guter Titel für ein Buch, finde ich. Ja, es gab ja auch früher mal so Porno-Adaptionen irgendwie. Also vielleicht so ein Gay-Porno. Gab es früher? Ja? Interracial Gay-Porno. Harry Potter und der schwarze Knüppel. Interracial. Okay. Ja, sagt man ja so. Ja, Gay Porn ist mein Ding. Ich bin ja so treu, wenn ich in einer Beziehung bin. Dann guckst du. Ich gucke keine Pornos mit Frauen. Ich auch, ja. Obwohl, ich gucke Pornos mit Frauen, weil ich habe ja eine homosexuelle Beziehung. Ach so. Ja, ja. Ja, dann ist so rum. Ja, ja, genau. Ja. Deswegen habe ich auch nur die homosexuelle Beziehung, damit ich endlich heterosexuell. Man guckt ja in einer Beziehung mehr Pornos, als man wirklich Sex hat. Deswegen ist es viel schlauer zu sagen, ich bin homosexuell, und dann kann man weiter die Hetero-Pornos gucken. Ah, ja, das war stimmt. Der Trick, ja. Schlau ist schon. Ja, danke. Wahnsinn. Also eigentlich bin ich total heterosexuell, aber naja. Du, wollen wir einen kleinen Break noch machen, noch ein bisschen reden und noch einen der schlauesten Menschen, einen der schlauesten Evolutionsbiologen der Welt hören? Oh ja. Der die letzte Zeit, glaube ich, auch medial nicht mehr in Erscheinung getreten ist. Deswegen könnte man ihn nochmal einspielen. Ja, gerne. Hier, ich bin Kollege. Gespannt. Kollege oder wie Kollege? Sag mal Kollege oder sag mal Kollege? Kollege. Kollege. Kollege. Kollege, Kollege. Oder Compañero. Nee, man sagt Kollege, Kollege. So nennt man ihn, glaube ich. Mein Kollege, Kollege. Also wir bei der Arbeit sagen ja, hey, Colli. Colli. Der Boss oder so. Jedenfalls, wunderbarer Evolutionsbiologe hört selbst. Ey, Kollege, was ist denn mit der Evolution? Weil das Ding ist ja auch, der Fisch, der ans Land springt, warum sollte er das überhaupt erstmal tun? Also erstmal die erste Frage. Ja, wir springen auch ins Wasser. Ja, klar, aber wir gehen dann auch wieder raus. Und wir haben jetzt bis jetzt über die Menschheitsgeschichte, und es gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre, auch nie gelernt, unter Wasser zu atmen, ne? Passiert halt einfach nicht. So, jetzt kann man sagen, ja, die Fische gibt es aber schon länger, die gibt es ja Millionen. Aber selbst wenn der Fisch seine Lunge ein bisschen vergrößert oder so, oder der eine Fisch überlebt ein bisschen länger an Land, der stirbt ja trotzdem. Der geht ja dann nicht wieder ins Wasser zurück und gibt sein, wenn das jetzt ins Erbgut übergehen würde, dieses verlängerte Atmen, das gibt ja dann nicht mal weiter. So. Das wird ja dann nicht mal weitergegeben in seiner Nachfolgegeneration. Das heißt, selbst wenn der jetzt ein bisschen länger an Land atmen kann, der stirbt trotzdem und der nächste Fisch, sein Sohn meinetwegen, oder der hatte keinen Sohn mehr, das ist ja das Ding, der zeugt ja keine Nachkommen, die irgendwie dann das übernehmen, was er vortrainiert hat, so, ne? Schlauer Mensch, hat er gut widerlegt. Kollege. Ja, also wenn der Fisch natürlich aus dem Wasser geht, dann kann er den anderen Fischen ja gar nicht sagen, dass er aus dem Wasser geht. Damit ist die Evolutionstheorie dann doch widerlegt. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte immer, ich habe immer hier Dr. Craig Craffin, den Sänger von Bad Religion, geglaubt. Evolutionstheorie ist ja Unsinn, wissen wir jetzt. Wissen wir jetzt. Danke, Kollege. Kollego. Ja, ich wüsste auch nicht, womit er sonst in Erscheinung getreten ist die letzte Zeit. Aber wenn er jetzt einen Platz in der Wissenschaft gefunden hat, wunderbar. Wer will da meckern? Hast du noch ein Thema? Du bist heute der Themenlieferant. Bin ich? Dann war jetzt überrascht. Jetzt, ich dachte, jetzt. Mal, ein bisschen wie so eine kleine Schlange. Evolutionstheorie wird jetzt eine Dreiviertelstunde besprochen. Ich habe noch... Nachher denken unsere Zuhörer heute noch und vor allen Dingen sensiblere Zuhörerinnen, dass wir uns die ganze Zeit zoffen. Ja. Ja. Ich habe eine Diskussionsfrage. Ah, oh, cool. So eine, die machen wir doch noch am Ende hier. Eine Glaubensfrage. Vielleicht sollten wir auch noch ein paar mehr Rubriken machen, so das philosophische Duett. Ja, so... Nee, na, so deep ist es nicht. Es ist eher... Du wirst vielleicht enttäuscht sein. Ich mache eh keinen Einstieg. Wenn du eine Prostituierte wärst, was wäre bei dir teurer? Vaginalsex oder Oralsex? Puh! Will man gar nicht drüber reden, gell? Weil wir sind ja keine weiblichen Prostituierten. Ja, das Problem ist halt einfach, dass ich das auch nicht beurteilen kann. Also man hat ja dieses, das so wie wenn du schon mal dich fies verbrannt hast, aber noch nie erfroren bist, dann ist die Frage halt, was ist schlimmer, erfrieren oder verbrennen? Mhm. Halt, du brauchst ja einen Vergleichswert und ich, ja. Ja. Ja, okay. Ja, die Frage ist interessant. Vielleicht sollte man das mal an unseren weiblichen Partner-Podcast. Die Schaumbadin. Nee, die Öldusche. Die Öldusche. Unser weiblicher Partner-Podcast, die Öldusche, weiterspielen. An Petra und Johanna. Ja, Paula. Paula. Brümmen. Nee, das bleibt gleich, glaube ich. Das wäre auch meine Schwester, die den Podcast macht. Ach so, ja. Deine auch. Meine Schwester Petra, deine Schwester Johanna Paula. Ja, Petra Foschabadi. Foschabadi? Foschabadi? Schaumbadi. Schaumbadi. Ja. Ich hoffe, wir kennen den. Petra Schaumbadi. Dann sind die Leute richtig überrascht, weißt du so. Oh, ich dachte, da kommt noch 20 Minuten, dann kommt nichts mehr. Vielleicht sollten wir auch einfach mal schweigen. Schweigen. Hatten wir schon mal ein unangenehmes Schweigen im Podcast? Ja. Ja, ja, in den ersten Folgen auf jeden Fall. Ja, nee, immer mal wieder. In den ersten Folgen hatten wir vor allen Dingen gleichzeitiges Reden, dann unangenehmes Schweigen. Vielleicht können wir nochmal so die Feeling der ersten Folge vermitteln, indem wir jetzt einfach beide losplappern und dann einfach die Klappe halten. Jedenfalls hat man da ich Jahre noch was zum, wird dann noch. Ich habe noch den Fachbegriff für einen Wolf 13. gelaufen. Na, jetzt habe ich dich, oder? Den Fachbegriff für einen Wolf laufen, dann bin ich wieder da. Ich wollte das Schweigen noch durchhalten. Wie heißt ich das? Nicht. Wie heißt das? Intertrigo. Intertrigo? Ja. Wir sind ja ein Wissenspodcast, das wollten wir auch noch kurz damit. Die drei Leute, die eine Person, die vielleicht bis zum Ende hört, die hat jetzt wieder was gelernt. Intertrigo. Ein Wolf laufen, ja. Aufgehört. Ich habe mich auch schon lange gefragt, da können wir vielleicht nächste Folge aufklären. Haben wir bis dahin vergessen, aber vielleicht klären wir das auf. Warum überhaupt ein Wolf laufen? Das habe ich nicht recherchiert. Ja, aber das würde mich auch mal interessieren, woher der kommt. Ist ja so wie, was sagt man denn noch, den flotten Otto haben? Ja, wahrscheinlich genauso interessant. Da gab es bestimmt bei Galileo schon mal. Guckt euch die Folge Staffel 14, 1998, Galileo Folge 400. Nachdem Jumbo das Megaschnitzel gegessen genau, hat, danach klärt das Galileo dann, auf, warum den flotten Otto heißt. Genau, da laufen sie durch die Münchner Innenstadt mit Kamera und Mikro. Entschuldigung, kann ich dir mal was fragen? Warum heißt das denn Flotten Otto laufen? Genau, Flotten Otto gelaufen. Und dann ist zufällig ein Rheinländer in der Münchner Innenstadt und sagt: Jetzt pass mal auf, Jung. Ich weiß das doch auch nicht. Soll ich nochmal, habe ich dir nicht angedroht, nochmal rheinländisch im ganzen Podcast zu reden? Woher soll ich das denn wissen? Ich weiß es auch nicht. Woher soll dieser Wolf laufen? Ich kann das nicht. In der letzten Runde lässt du dich fallen oder das Handtuch fliegt. ist Schweigen. In der nächsten Runde, so war es original, in der nächsten Runde lässt du dich fallen oder dann du fliehst. Gab mal einen sensationellen... Das klingt wie eine Nachsynchronisation von Rocky oder so? Nee, das war ein Werbespot von der, ich glaube, irgendeine Versicherung. Aachen, Münchner? Nee, keine Ahnung, wie die hieß. Oh, rheinländisch-münchnerisch. Da sind wir wieder. Vielleicht, ja. Aachen, da haben wir die Achse des Versicherns. Jedenfalls hat Mario Adorf da einen rheinländischen Boxtrainer gespielt. Geil. Und sein Boxer war... Oh, ja, jetzt kommt's wieder. Ja. Sein Boxer war übel verletzt schon. Frühe 90er. Fällt in die Ecke auf den Stuhl. Und dann sagt Mario Adorf nämlich den sensationellen Satz: In der nächsten Runde lässt du dich fallen oder dann du fliehst. Woraufhin der Boxer nämlich dann sagt: Aber Trainer, du hast doch gesagt, ich bin gut versichert. Und dann sagt Mario Adorf nämlich die Punchline: Aber ich will, dass du noch was davon hast. Ja, und dann geht hier das Herz auf, weißt du? Ja, gute alte Boxtrainer, der weiß, sein Schützling ist zwar gut versichert. Seitdem bist du da auch versichert wahrscheinlich bei dem. Aber ich will, dass du noch was davon hast. Ja, ich erinnere mich. Das kam, da habe ich sogar eine Versicherung für meine Ehefrau abgeschlossen, obwohl ich gern verheiratet bin. Weil mich der. Und du warst damals erst 9. 9, ja. Mit 9 habe ich meine Ehefrau versichert. Einfach nur, weil der Werbespot so gut war. Zweitbester Satz von Mario Adorf. Lebt der eigentlich noch? Nee, ich glaube, der ist gestorben. Ich glaube, der lebt noch. Lebt Gerhard Schröder noch? Weiß ich nicht. Weil wir wollten, mein Tipp ist ja noch immer Gerhard Schröder und Thomas Mann, Gottschalk. Mir fällt gerade was auf, wir halten es diese Woche vielleicht aus, durch nicht das H-Wort zu sagen. Oh, dann machen wir. Sag mal. Hampeln. Hampeln. Ja, jedenfalls, die Leute leben noch, aber wir haben ja auch erst Folge 4. Also Tommy, pass weiterhin auf dich auf. Folge 4 dieses Jahr, ja. Und dann noch mein Lieblings-Mario Adorf-Zitat, und da kenne ich auch wirklich nur das Zitat aus dem Film, glaube ich, Key Royale oder so. Aber da spielt er einen Groß, das ist so ein bisschen der Pate nur im deutschen Bonzen-Milieu. Und da sagt er nämlich dann irgendwann so: Ich scheiß dich so zu mit meinem Geld, dass du nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Ah, das kommt mir bekannt vor. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er da im Rheinländischen sagt. Ich glaube, er sagt einfach nur: Ich scheiß dich so zu mit meinem Geld, dass er nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Aber welcher Film? Wie hieß der Film? Key Royale heißt er, glaube ich. Aber ich habe den nie gesehen. Also, keine Ahnung. Ich habe zu der Zeit ein paar auf Rügen gesehen oder. Ja. Genau dieser Werbespot, von dem du gerade geredet hast mit Mario Adorf, der fällt, glaube ich, zusammen mit meiner Marienhof-Phase. Habe ich nie gesehen. Ja. Also damals habe ich ab und zu Werbung geguckt, weil das lief natürlich. Stimmt, Vorabend ARD war das, gell? Genau, von 18 bis 20 Uhr dürfen die auch Werbung zeigen. Und da musste man sich dann solche Spots angucken. Eine Marienhof-Phase habe ich nie gehabt. Ich hatte eine Marienhof- und verbotene Liebe-Phase natürlich. Habe ich auch nie gehabt. Also, ja, so 5. Klasse, 11 Jahre alt. Forbidden Love, get straight to your heart. Marienhof hat ja tatsächlich damit angefangen mit Inzest, gell? Ja. Ja, das habe ich letzt irgendwo gelesen und das tatsächlich war, weil das erste Paar, was sich bei Marienhof finden sollte, wollte, und ich weiß auch gar nicht, wie das ausgegangen ist, waren Geschwister. Die wussten nur nichts davon. Oh ja, jetzt kommt es mir wieder. Das ist, glaube ich, auch in meine Phase gefallen. Ist ja auch verrückt, dass es so eine nette Vorabendserie bei der ARD um Inzest geht und dass die in ganz Deutschland gut gelaufen ist und nicht nur im Saarland. Verstehe ich nicht. Was haben Saarländer mit Inzest zu tun? Die schlafen doch mit ihren Tieren. Und mit Bananen. Ja, das machen viele. Viele. Habe ich neulich mal einen Film gesehen drüber. Das wäre doch eine super ARD-Vorabendserie, da wir auch so interessiert sind an Gemüsesorten und Obstsorten. Einfach Forbidden Love, aber mit Obst. Männer verlieben sich in Obst und Frauen verlieben sich in kernloses Obst. Männer verlieben sich in kernloses Obst. Also Bananen, Trauben, ja. Himbeeren. Die haben die Kerne draußen. Ja, das ist so ein bisschen knusprig. Ja. Ja, Bananen und Trauben. Ja. Und Erdnüsse. Ja, ich glaube, wir hatten das auch schon erörtert. Stimmt, da haben wir schon mal drüber nachgedacht. Ist aber auch egal. Also auf jeden Fall eine fruktarische, botanische Liebesserie. So. Pitchen wir Netflix und den Öffentlich-Rechtlichen. Mal gucken, genau. Von wem wir den Zuschlag kriegen. Wir würden gerne eine Vorabendserie mit Liebe mit Gemüse. Einfach nur, dass sich so ein Mann auch über, das ist ja ganz wichtig bei so einer Soap, der muss über 100 Folgen gehen, wie er sich in eine Banane verliebt. Oh Gott. Wie explizit können wir die Szenen zeigen, die ganz ernst wird? Ja, so wie in der Vorabend-Soap halt. Eigentlich ja. Gar nicht. Sondern er verliebt sich einfach nur, die Banane wird auch mal dunkler und ransiger. Machen sie so einen Vorhang zu, siehst dann von außen, Vorhang zuziehen. Genau, siehst du halt die Banane auf den. Das ist auch eine normale Großbanane, ja. Die irgendwann dann auch schon so ganz ranzig ist und eigentlich eher aus Schimmelpilz als aus Banane besteht. Und dann merkt er nämlich, dass er sich gar nicht in die Banane verliebt hat, sondern in die Schimmelsporen, die auf der Banane gelandet sind. Ich glaube, Bananen schimmeln nicht. Die werden einfach schwarz und immer schwärzer und ganz trocken und sind einfach dann irgendwann nur noch... Ich glaube schon, die schimmeln. Asche. Ich glaube nicht. Dann verliebt er sich in die Asche. Die Bananen. In Kompost. Kompostliebe. Bananenkompost. Geil, ja. Wir produzieren den Scheiß für 50.000. Ja. Streichen dafür 1 Million ein. Genau. Klingt schön nach Quebec. Wenn ich nächstes Mal früh wieder mit Ingo und Dunja und ja. Mitri frühstücken gehe, dann schleiche ich denen das mal vor. Die kennen ja beide Sender auch. Cool. Ja, cool. Cool. Jo. Das Schaumbad out, oder? Lass mal Wasser raus. War fetzig. Ja. Der letzte noch eine Block. Sache ist mir eingefallen gerade, wo ich gesagt habe, lass mal Wasser raus. Mich hat letztens jemand angesprochen und hat gesagt, ihr sitzt doch gar nicht mehr in der Wanne. Von wegen, Leute, von wegen. Wir sitzen voll in der Wanne. Plitsch, platsch. Plitsch, plitschi, flitschi. Plitsch, plitschi, plitsch. Plitsch, plitsch. Plitsch. So, der Beweis ist erbracht. Noch exactly. Irgendwelche schlauen Worte? Also, passt auf euch auf. Nope, fertig. Okay. Alles gesagt. Der Frühling ist da, passt auf euch auf. Bis Mai. Bis Mai. Wir ziehen da durch. Peace. Peace out.